Von dem Heiland will ich singen, der um mich zu retten kam und zum Frieden mir zu bringen Kreuz und Dornenkrone nahm. Von dem Heiland will ich singen, der geliebt mein Herz so sehr. Mit dem Segen soll's erklingen, oben am kristallenen Meer. Ganz verirrten Sünden wegen ging ich in Angst und Leid. Da kam Jesus mir entgegen, brachte mich in Sicherheit. Von dem Heiland will ich singen, der geliebt mein Herz so sehr. Mit dem Segen soll's erklingen, oben am kristallenen Meer. Wenn auch manchmal dunkle Stunden trüben meinen Glaubensblick, bei dem Anblick seiner Wunden kehrt der Seele Licht zurück. Von dem Heiland will ich singen, der geliebt mein Herz so sehr. Mit dem Segen soll's erklingen, droben am kristallenen Meer. Er hält mich bis abends bluten, leuchten mir zur Sterbebahn. Dann führt er durch Jordans Fluten mich zur sel'gen Schar hinan. Von dem Heiland will ich singen, der geliebt mein Herz so sehr. Mit den Segen soll's erklingen, droben am kristallenen Meer.